Klingglöckchen, klingelingeling, Klingglöckchen, kling. Komm, mein süßes Schätzchen, an ein ruhiges Plätzchen. Hier im Licht der Sterne schmus ich mit dir gerne. Klingglöckchen, klingelingeling, Klingglöckchen, kling. Klingglöckchen, klingelingeling, Klingglöckchen, kling. Schluss mit dem Geschmuse, öffne mir die Bluse. Lass mich auf dir hocken, dann schwing ich meine Glocken. Klingglöckchen, klingelingeling, Klingglöckchen, kling. Kling, kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, kling, Glöckchen, klingelingeling. Glöckchen, kling, klingelingelingeling, kling, Glöckchen, klingeling, klingeling, kling, kling. Zieh doch deinen Mantel schnell aus und hol deine Hantel herauf. Komm schon, meine Gute, fass mir an die Rute. Klingglöckchen, klingelingeling, Klingglöckchen, kling. Lass die Glöckchen klimpern und uns endlich pimpern. Auch auf allen Vieren sollten wir's probieren. Klingglöckchen, klingelingeling, Klingglöckchen, kling. Kling, klingglöckchen, klingelingeling, Kling, klingglöckchen, klingelingeling, Glöckchen, kling, klingelingelingeling, Klingglöckchen, klingeling, klingeling, kling, kling. Stell dich nur ein wenig gebückt, dann wirst du von mir gleich beglückt. Wenn ich gleich erröte, liegt's an deiner Flöte. Klingglöckchen, klingelingeling, Klingglöckchen, kling. Zwischen allen Ritzen wollen wir beide schließen. Wenn die Glöckchen klingen, sollen die Möpse springen. Klingglöckchen, klingelingeling, Klingglöckchen, kling. Klingglöckchen, kling.